Die Logik des Rettungsschirms. Natürlich sind auch die Vertreter von Rettungsschirmen keine Dummköpfe. In ihren Reihen treffen sich die Wohlmeinenden, die Naiven, die Opportunisten und die Interessenten. Fangen wir mit den Interessenten an. Alle Besitzer von Staatsanleihen, in vorderster Front die Banken, die Staatsanleihen gemäß Basel II als risikolose, nicht mit Eigenkapital zu unterlegende Geldanlagen halten können, sind grundsätzlich für Bailout-Regeln, beziehungsweise für Garantiestrukturen, die die Anleihebesitzer vor Verlusten und Zahlungsstörungen schützen. Die Diskussion um Griechenlandhilfen begann im Winter 2010 mit dem Vorschlag, einen europäischen Währungsfonds, EWF, einzurichten, der nach dem Vorbild des IWF Beistandskredite an jene Euro-Länder vergeben sollte, die Probleme mit der Kreditaufnahme hatten. Diesen Vorschlag machte der bekannteste und profilierteste Ökonom unter den Chefvolkswirten der Großbanken, nämlich Thomas Meyer von der Deutschen Bank, ziemlich zu Beginn der Diskussion über Griechenland. Aus dieser Idee wurde dann schließlich eine Kombination bilateraler Hilfen der Euro-Länder mit einem Beistandspaket des IWF. Niemand hinterfragte dabei, dass eine Beteiligung des IWF aus dessen Aufgabenstellung ziemlich unsinnig ist, da es sich ja um keine Währungskrise, sondern um eine Staatsschuldenkrise einzelner Euro-Länder handelt. Zu den Interessenten gehören weiterhin jene Länder, die aufgrund ihrer Finanzlage irgendwann in die Lage kommen könnten, Hilfen eines Rettungsschirms in Anspruch zu nehmen. Das ist die große Mehrheit, nämlich alle Euro-Länder außer Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Finnland und Luxemburg. Schließlich gehört zu den Interessenten die Europäische Kommission, die hinter jeder gemeinschaftlich organisierten Hilfe für einzelne Länder einen Machtzuwachs für die Europäische Zentrale wittert. Zu den Wohlmeinenden gehören große Teile der Politik, der Medien und der Wissenschaft. Sie schrecken vor den Konsequenzen einer Insolvenz Griechenlands oder anderer Länder zurück, auch wenn sie die Risiken für die Aushöhlung des No-Bail-Out-Prinzips sehen. Als erschreckend groß erwies sich in der Diskussion die Zahl der Naiven in allen Lagern und Gruppen. Sie haben sich noch nie mit der tieferen Logik und zentralen Bedeutung des No-Bail-Out-Prinzips befasst und meinen nur irgendwie, man müsse doch in einer Währungsunion füreinander einstehen. Der Rest werde sich dann schon finden. Schließlich tummelten und tummeln sich Opportunisten in großer Zahl bei Medien, Politik und Wissenschaft. Sie heulen mit den Wölfen und gehen mit der offenkundigen Mehrheit, und das sind nicht die Vertreter eines strikten No-Bail-Out-Prinzips. Diese fanden sich nämlich schnell in einer recht überschaubaren Minderheit. Grundsätzlich gilt die Erkenntnis, Rettungsschirme können allenfalls dann helfen, wenn die Finanzen eines Landes in einer Vertrauenskrise sind, die nicht auf übermäßigen Schulden beruht. Dagegen wird ein ungelöstes Schuldenproblem durch Rettungsschirme eher verschlimmert, denn die Staaten, deren Verschuldung außer Kontrolle geraten ist, erhalten Kredite aus dem Schirm unter der Maßgabe, alle bestehenden und künftigen Schuldverpflichtungen weiter zu honorieren. De facto werden die Staaten also verpflichtet, die unkontrollierte Schuldenentwicklung fortzuführen. Die als Stabilisierungsmaßnahmen konzipierten wirtschaftlichen Reformen wirken zumindest kurzfristig rezessiv und verschlimmern damit die Verschuldungsproblematik noch weiter. Das Verschuldungsproblem als Ursache der Krise wird durch die Rettungsschirme also nicht behoben, sondern kurzfristig verschärft. Vier profilierte deutsche Ökonomen, allesamt eher Kritiker einer Rettungspolitik, hatten im Juni 2010, wenige Wochen nach dem großen Sündenfall, die Gründe, die für eine Politik des Rettungsschirms bzw. der immer neuen und ständig wachsenden Rettungsschirme sprechen können, wie folgt zusammengefasst.